Господь делает, когда ты любишь Его. Das macht der Herr, wenn du ihn liebst. Я вообще об этом не хотел молиться, я никогда не молился о таких вещах. Also ich, hab noch nie gebetet für solche Dinge. Потому что это ерунда. Weil es ein Schwachsinn ist. Но просто когда у тебя есть маленькое желание, Бог все равно знает об этом. Aber auch wenn du ein kleinen Wunsch hast, der Herr weiß diesen Wunsch. Знаешь, что твои волосы на голове все сочтены. Weißt du, deine Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Ты читал об этом? Hast du davon gelesen? Та-да! Ты утром считаешь свои волосы? Zählst du in der Früh deine Haare ab? Нет? Nein. Посчитай. Also, zähl einmal. И вечером расскажешь жене. Und abends wirst du das deine Frau erzählen. Некоторым будет очень легко посчитать. Also, manche werden ziemlich leicht haben mit dem Zählen. Через полчаса уже будет готов. Nach einer halben Stunde werden sie fertig sein. Может, даже через 5 минут. Vielleicht sogar nach 5 Minuten. Некоторые. Also, manche nur. А у меня еще будет долго длиться. Aber bei mir dauert es noch länger. Halleluja. Halleluja. Но Бог знает, сколько волос у тебя. Aber Gott weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Я в шоке. Und ich bin total schockiert. Почему ему это интересно? Warum interessiert ihn überhaupt sowas? Ist doch total wurscht. Это же все равно абсолютно. Ist doch absolut wurscht. Но вот, ты знаешь, Бог настолько заинтересован в своих детях. Aber weißt du, Gott interessiert sich so am Leben seiner Kinder. Я думаю, что это хорошо и нормально, если ты знаешь о своих детях многое. Ich denke, das ist normal und gut, wenn du vieles über deine Kinder kennst. Может быть, он уже или ты, или если ты сын или дочь, ты, может быть, нервничаешь, что папа, мама так много спрашивают. Also vielleicht, wenn du der Sohn oder Tochter bist, bist ständig gelangweilt, wenn Mama und Papa dich so oft und so viel fragen. Но не нервничай, это любовь. Aber langweil dich nicht und sei nicht aufgeregt, denn es ist Liebe. Papa und Mama хотят все знать. Denn Papa und Mama wollen alles wissen. И Бог, он интересуется тобой. Und Gott interessiert sich an dir. Это так здорово. Und das ist cool. Я видел в зоопарке, как обезьяны. Weißt du, ich habe im Zoo gesehen, wie die Affen. Они друг у друга что-то там искали. Also die wuscheln immer im Kopf beieinander. Что-то там так внимательно. Also so ganz aufmerksam krabbeln sie darum im Kopf. Потом кушают. Und dann essen sie das noch. Дальше ищут. Und dann suchen sie weiter. Целыми часами могут also сидеть. Also stundenlang können sie sitzen. И их можно в ряд вот построить, и они друг у друга будут что-то искать. Man kann sie so Reihen nach hinsetzen und sie werden einander einfach nur kraulen. Такая семья, которая заботится друг о друге. Also so eine Familie, die übereinander sorgt. Правда, ты видел такое? Nicht wahr? Hast du sowas gesehen? Слушай, мне так интересно было. Weißt du, ich hab mich wirklich gebannt angeschaut. Вот сидят и так помогают друг другу. Und so sitzen sie nebendran und helfen einander. Расчесывают. Dann kämmen sie einander. Если бы им фен дали, они бы еще друг друга нафенили бы там. Ich denke, wenn man ihnen einen Föhn gegeben hätte, dann würden sie einander sogar noch föhnen. Любовь! Liebe! Морковь! Эй, это классно! Das ist schön. Я иногда думаю, вот христианам бы тоже так научиться. Ага. Manchmal denke ich mir, das wäre nicht schlecht, den Christen auch das so zu lernen. Толкни соседа, скажи, я тебя. Also, schubse mal deinen Nachbarn. Хороший, ты хороший. Also, du bist echt gut, ja. Ну, скажи другому. Sag halt du deinem Nächsten, du bist gut. Ты хороший, скажи. Du bist gut. Волосы не чеши ему, но он хороший. Du sollst ihm keine Haare jetzt kraulen, aber sag, dass er gut ist. Эй, аллилуйя. Аллилуйя. Амен. Амен. God is good. Давай будем любить друг друга. Lass uns einander lieben. Аллилуйя. Аллилуйя. В этом есть христианство. In dem ist das ganze Christentum. Возлюби ближнего своего. Liebe deinen Nächsten. Как самого себя. Wie dich selbst. Знаешь, в этом есть сила. Weißt du, in dem steckt eine große Kraft. И многие люди сегодня забыли вообще, что такое любить ближнего. Und viele heute haben schon sogar vergessen, was es heißt, den Nächsten zu lieben. Вообще забыли. Die haben absolut das vergessen. Забыли, что такое любить другого. Die haben absolut vergessen, was es heißt, den anderen zu lieben. Ой, себя любимого вообще нет проблем. Also sich selbst zu lieben, den Guten, ist überhaupt kein Problem. Но думать о другом. Aber über den anderen zu denken. Молиться за другого. Für den anderen zu beten. Помогать другому. Den anderen zu helfen. Искать, чтобы он поднялся. Und zu suchen danach, dass reift und wächst. Если он упал. Wenn gefallen ist. А этого так мало сегодня. Es ist so wenig davon heute. Потому что Бога мало в жизнях людей. Denn es ist so wenig von Gott in den Leben von Menschen. Denn Gott ist Liebe. Бога, Und wenn Gott nicht da ist, dann ist keine Liebe da. Dann gibt es keine Liebe dort. Dann vergeht einfach die Welt von dem Fehlen der Liebe. Даже растение нуждается в любви. Sogar eine Pflanze braucht Liebe. Если ты не даешь, она умирает. Also wenn du es nicht gibst, dann stirbt es. Aber люди тем более. Und die Menschen umso mehr. Потому что мы сотворены любовью. Denn wir sind durch die Liebe erschaffen. Бог он сотворил тебя. Denn Gott hat dich geschaffen. Любовь сотворила жизнь. Also die Liebe hat das Leben geschaffen. Поэтому ты нуждаешься в любви. Deswegen brauchst du auch die Liebe. Как в воздухе и в воде. Wie du Atem brauchst, also Sauerstoff brauchst und das Wasser. И поэтому мы идем в Дом Божий. Deswegen gehen wir in das Haus Gottes. Потому что на своей фирме ты эту любовь не переживешь. Denn auf deiner Firma kannst du diese Liebe nicht erleben. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. В школе ты эту любовь не переживешь. In der Schule wirst du diese Liebe nicht erleben. И иногда даже дома ты ее не переживаешь. Und manchmal erlebst du sie auch nicht einmal zu Hause. Поэтому надо идти к Дому Божий. Deswegen muss man das Haus Gottes gehen. Переживать Бога. Und Gott erleben hier. И наполняться этой жизнью. Und mit diesem Leben sich erfüllen. И Давид говорит: Я возрадовался, когда мне сказали: Пойдем в Дом Господень. Und der David hat gesagt: Ich habe mich gefreut. Als mir gesagt wurde, dass wir in das Haus Gottes gehen. Вожделенное жилище твое, он говорит. Und er sagt, dass er sein Tempel begehrt. Ich begehre denn das Haus Gottes, он говорит. Вау, я хочу в Дом Божий. Also ich will in das Haus Gottes. Почему, Давид? Wieso, David? Тебе что, дел нету больше? Hast du nichts anderes zu tun? В воскресенье можно и постирать. Am Sonntag kann man auch noch waschen. Можно и полежать подольше. Man kann noch ein bisschen noch länger schlafen. А, Давид, тебе делать нечего, поэтому ты David, идешь в Дом Божий. Nichts zu tun, deswegen gehst du in das Haus Gottes. David понимал, что вот эти, которые там стирают, что-то делают. Aber der David hat verstanden, dass diejenigen, die da alle so rumwuscheln und alles etwas machen am Sonntag, они arme Würstchen. Die sind alle arme Würstchen. Несчастные. Die sind alle unglücklich. Ой, мне так жалко людей, которые в воскресенье дома сидят. Weißt du, die Menschen tun mir leid, die am Sonntag zu Hause sitzen bleiben. Которые что-то там спят до 12. Oder bis 12 schlafen. Arme Würstchen. Они потеряны. Sie sind verloren. Они ничего вообще в жизни не знают. Die wissen überhaupt nichts, was das Beste im Leben ist. Самое лучшее в жизни проходит. Also das Beste im Leben vergeht. Воскресенье утром. Also das Beste im Leben findet am Sonntag statt. Самое лучшее воскресенье утром. Also das Beste am Sonntag ist der Früh. Потому что Бог осветил это время. Denn Gott hat diese Zeit geheiligt. Он сказал, это для меня. Er sagt, das ist für mich. Это для меня. Das ist für mich. Остальное, работай, дела делай. Und alles andere, Arbeit oder Beschäftigungen, was du hast. David, он был счастлив. Und der David war sehr glücklich. Потому что он всю неделю искал Бога уже. Denn er suchte immer die ganze Woche schon. И когда ты всю неделю ищешь Бога, ты хочешь быть с ним. Und wenn du die ganze Woche nach Gott suchst und du willst mehr von ihm. И приходит воскресенье. Und es kommt der Sonntag. Ты счастлив. Du bist glücklich. Я бегу в Дом Божий. Und du sagst, ich renne in das Haus Gottes. А когда ты всю неделю не ищешь Бога. Aber wenn du die ganze Woche Gott nicht suchst. Какая-то ерунда в твоих башке. Und du hast ständig irgendeinen Blödsinn in deinem Kopf. Какие-то дела свои там все время. Du bist ständig beschäftigt mit irgendwelchen anderen Dingen. Воскресенье приходит, у тебя депрессия. Dann kommt am Sonntag Depression. Депрессия. Und du bist depressiv. Пастор, у меня депрессия, поэтому я не пришел в церковь. Pastor, ich habe Depression, deswegen kam ich nicht zum Sonntag, zum Gottesdienst. Не всегда то, что люди называют депрессией, это депрессия. Wisst ihr, nicht alles, was die Menschen als Depression nennen, ist immer eine Depression. Amen. Amen. Одна женщина говорит. Eine Frau sagt mal. Сегодня хотела впасть в депрессию. Heute hatte ich so Lust gehabt, depressiv zu werden. Но вовремя вспомнила. Aber zeitig konnte ich mich daran erinnern. Что дети не кормлены. Dass die Kinder nichts zu essen haben. Белье не стирано. Die Wäsche noch nicht gewaschen. Посуда не мыта. Das Geschirr noch nicht gewaschen. Какая тут депрессия? Was für Depression? Знаешь, на эту ерунду у нас нет времени. Weißt du, auf so einen Blödsinn haben wir keine Zeit. Слышишь? Hörst du? Я уже не знаю сколько лет, вот 16 лет хожу постоянно в церковь, даже не какой 16. Also ich weiß nicht, wie lange ich schon in die Gemeinde gehe, aber seit 16 oder seit der Geburt bin ich in der Gemeinde. Hat Papa und Mama mich in die Gemeinde gebracht. Я не пропустил ни одного воскресенья из-за депрессии. Also ich habe keinen Sonntag wegen Depression verpasst. Хотя повода было достаточно, когда я смотрю на некоторых людей. Obwohl ich genug Grund dazu hatte, wenn ich manche andere Menschen ansehe. Когда на некоторые физиономии смотришь, вообще не хочется с ними встречаться. Also wenn du manche anderen Gesichter manchmal ansiehst, da hast du keine Lust, die anzutreffen. Amen. Amen. Но я вспоминаю о Господе. Aber ich erinnere mich an den Herrn. И я иду к Господу. Und ich komme zum Herrn. И я поклоняюсь Господу. Und ich bete den Herrn an. И я даю жертву Господу. Und ich gebe mein Opfer dem Herrn. И я говорю для Господа. Und ich spreche zum Herrn. И я для себя это Und делаю тоже. Und ich rede тоже. Für den Herrn. Halleluja. Also ich mache das für mich. Halleluja. Amen. Amen. Когда люди мне говорят о какой-то депрессии, слушай, я его спрашиваю, а ты случайно не лентяй? Wenn manche Menschen mir erzählen über die Depression, dann frage ich, bist du vielleicht zufällig zu faul gewesen? Потому что все лентяи депрессивные. Denn alle Faulenzer sind depressiv. А все труженики счастливые. Und alle, die arbeiten, sind glücklich. Потому что им некогда впадать в депрессию. Denn sie haben keine Zeit, depressiv zu werden. Amen. Самые депрессивные люди — это бездельники. Also die depressivsten Menschen sind diejenigen, die nichts tun. Они несчастны. Sie sind sehr unglücklich. И знаешь, когда депрессия приходит, ну, настоящая? Also, wann kommt tatsächlich die echte Depression? Не от безделья. Sie kommt nicht davon, dass man nichts tut. И не от плохой погоды. Und sie kommt auch nicht vom schlechten Wetter. Это не депрессия. Das ist auch keine Depression. Это просто плохое настроение. Das ist einfach nur eine schlechte Stimmung. Okay? Und schlechte Laune. Скушай шоколад, все будет хорошо. Essen wenig Schokolade, dann geht's dir wieder besser. Понимаешь, это не депрессия. Denn es ist keine Depression. Депрессия — это когда тебе шоколад не помогает. Also Depression ist dann, wenn auch keine Schokolade dir hilft. Когда тебе ни жена, ни муж не помогает. Wo dir weder Mann noch Frau helfen kann. А это когда воздушный замок, который построил создатель, рухнул на него. Wenn plötzlich derjenige, der sich ein Luftschloss aufgebaut hat, auf ihn plötzlich zusammengebrochen ist, über ihn. Это депрессия. Das ist Depression. Он построил себе воздушный замок. Er hat sich ein Luftschloss vorgestellt, gebaut. Так будет. Also so wird das sein und so wird das sein. Und dann plötzlich bricht das alles über ihn hinweg. Und er drückt ihn. Und er liegt flach. In Depression. Депрессия — это там, где нет Господа. Depression ist dort, wo der Herr nicht da ist. Слышал? Hörst du? Если не хочешь подать депрессию, ищи Господа. Also wenn du in keine Depression verfallen bist, dann suche nach dem Herrn. И он желание сердца твоего исполнит. Und er wird die Wünsche deines Herrn, deines Herzens erfüllen. Amen. God is good. God is good. Alle Zeit. Слушай, смотри, как написано в Бытие, вторая глава. Also schau mal hier, wie es in 1. Mose steht. 1. Mose? 2, 3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Смотри, как в Библии ясно написано. Schau hier, wie es in der Bibel ganz klar steht, in 1. Mose 2, 2 bis 3. Седьмой день особенный. Dass der siebte Tag ein besonderer Tag ist. Он благословенный. Dieser Tag ist auch gesegnet. И благословил Бог. Und der Herr segnete diesen Tag. И заповедь, она предписывает тебе соблюдать седьмой день. Und dieses Gebot schreibt dir vor, dass du diesen Tag auch einhältst. Эта заповедь важна для человека. Dieses Gebot ist wichtig für den Menschen. Не для Бога. Nicht für Gott. Но если Бог сказал. Aber wenn Gott sagt. То это точно так. Dann ist das richtig so. Хотя некоторые не обращают на это внимания. Obwohl viele darauf überhaupt nicht achten. Некоторые не соблюдают седьмой день из-за работы. Manche achten den siebten Tag nicht wegen ihrer Arbeit. И таким людям нужно осознать, что такая работа не будет ему в успех. Und solche Menschen müssen erkennen, dass so eine Arbeit nicht zum Erfolg führen wird. Никогда. Niemals. Работа в воскресенье. Also die Arbeit am Sonntag. Седьмой день. Ist der siebte Tag. Это не от Бога работа. Diese Arbeit ist nicht von Gott. Она не будет тебе в благословении никогда. Sie wird niemals dir zum Segen dienen, niemals. Потому что это день Бога. Denn das ist der Tag des Herrn. И Бог сказал, это для тебя время восстановления. Und Gott hat gesagt, das ist der Tag für dich, für die Wiederherstellung. Это время для Господа. Das ist die Zeit für den Herrn. Для тебя. Für dich. Для твоей семьи. Für deine Familie. Восстановление. Die Zeit der Wiederherstellung. Это должен быть день отдыха. Das muss ein Tag des Ausruhens sein. День посещения церкви. Und der Tag, wo du die Gemeinde besuchst. И день для семьи. Und ein Tag für die Familie. И дьявол, он знает об этом. Und der Teufel weiß es ganz genau. И поэтому, прежде чем сбросить человека в ад, deswegen, bevor er einen Menschen in die Hölle schmeißt, он крадет у него седьмой день. Er klaut ihm, also er stillt ihm den siebten Tag. Крадет у него этот день Божий. Er stillt ihm diesen Tag, der dem Herrn gehört. И человек в этот день не отдыхает. Und der Mensch ruht sich an diesem Tag nicht aus, sondern er beschäftigt sich immer mit и etwas. Может быть, что он даже 150 евро заработает в этот день. Und vielleicht wird er auch 150 Euro an diesem Tag verdienen. Но при этом он гораздо больше потеряет. Aber dabei wird er wesentlich mehr verlieren. Amen. Amen. Знаешь об этом, что шесть дней для работы. Weißt du, dass die sechs Tage für die Arbeit sind? А седьмой для тебя и для Господа. Und der siebte für dich und für den Herrn. И мы за работу. Und wir sind für die Arbeit. Also ich arbeite sehr viel selber. Und der Herr ist gegen die Menschen, die nichts tun. Die Bibel sagt, der, der nicht arbeitet, der isst auch nicht. Amen. Bitte? Я не понял. А, если ты не работаешь, тогда на кухне нечего делать. А, wenn du nicht arbeitest, dann hast du nichts in der Küche zu suchen. Как сидел на диване, так и сиди. Also so wie du auf deiner Couch sitzt, so bleib auch sitzen auf deiner Couch. На кухне не ходи. Und geh niemals in die Küche. Okay? Если хочешь кушать, иди сперва работать. Und wenn du essen willst, dann sollst du zuerst arbeiten gehen. И некоторые они хотели бы седьмой день так посвятить. Und manche würden so gerne den siebten Tag heiligen. Они бы сказали так. Sie würden so sagen. Седьмой день настолько свят. Der siebte Tag ist so dermaßen heilig, dass man drei Tage vorher nicht arbeiten soll und drei Tage nachher nicht arbeiten soll. Also so eine Heiligkeit erwartet Herr von uns nicht. Amen. Und als die Juden, also die Hebräer aus dem Ägypten ausgezogen sind, das war das letzte Mal, wo sie in der Knechtschaft waren, in der Sklaverei. В Египте они не соблюдали субботу. Also in Ägypten konnten sie den Schabbat nicht halten. Но Бог сказал им в пустыне. Aber Gott sagte ihnen in der Wüste. Эту заповедь. Dieses Gebot. Соблюдай седьмой день. Du sollst den siebten Tag halten. Hörst du? И они начали исполнять этот день. Und sie fingen an, diesen Tag auch zu halten und zu erfüllen, was der Herr gesagt hat. Когда они были в Риме, например. Als sie zum Beispiel in Rom waren, Rim, тогда была эта прекрасная цивилизация. Also Rom war zur damaligen Zeit eine wunderschöne oder wunderbare Zivilisation. И они жили в домах у этих богатых людей. Und sie lebten praktisch in diesen Häusern von diesen reichen Menschen. Евреи, они могли быть рабами. Und die Hebräer konnten Sklaven sein von denen. Они следили за детьми. Sie haben auf die Kinder aufgepasst. Строили там огороды. Sie haben dort die Gärten bebaut. Обслуживали бани. Sie haben dort die Saunen und die Badehäuser bedient und haben sehr gutes Geld verdient. Было классно так жить. Es war wirklich gut für sie so zu leben. Но они говорили всегда, у нас должен быть выходной. Aber sie sagten immer, wir brauchen immer einen Ruhetag. Хозяин, я буду все делать. Herr, ich werde alles machen. Но забудь седьмой день. Aber vergesse den siebten Tag. Седьмой день я отказываюсь работать. Also am siebten Tag lehne ich ab zu arbeiten. И поэтому хозяева говорили, мы не будем тебя брать. Deswegen haben dann damals diese Herren gesagt oder die Arbeitgeber, wir werden dich nicht nehmen. Мы возьмем другого какого-нибудь. Wir werden jemand anderen nehmen. Потому что нам нужно и в седьмой день, чтобы ты обслуживал нас. Denn wir brauchen auch dich auch am siebten Tag, dass du bedienst. Okay, tut mir leid. Okay, tut mir leid. И они теряли выгодную работу. Und sie verloren praktisch so eine vorteilhafte Arbeit. И хотя им было трудно жить, und obwohl es ihnen nicht so gut ging und sie haben Schwierigkeiten im Leben, никогда не становились рабами. Sie wurden nie mehr zu den Sklaven. Все остальные были рабами. Und alle anderen sind zu Sklaven geworden. А эти люди, они продолжали оставаться свободными. Aber diese Leute blieben frei. Знаешь, никогда не соглашайся на работу, weißt du, stimme niemals eine Arbeit zu, которая забирает у тебя богослужение. Die den Gottesdienst wegnimmt. Эта работа не будет благословением. Diese Arbeit wird kein Segen für dich sein. И сегодня есть такое рабство. Und heute gibt es so eine Sklaverei. Вроде нет рабства. Also man denkt, es gibt keine Sklaverei. Есть миллионы рабов. Doch, es gibt Millionen von Sklaven. Миллионы рабов. Es gibt Millionen von Sklaven. Они рабы своей работы. Sie sind die Sklaven von ihrer Arbeit. Есть люди, которые вешаются из-за того, что они теряют работу. Es gibt Menschen, die sich erhängen, weil sie ihre Arbeit verlieren. Работы нет, смысла нет жить. Keine Arbeit, es gibt keinen Sinn im Leben. В Японии это просто одна из главных причин самоубийства. Also in Japan ist es der wichtigste Grund für die Menschen, sich umzubringen. Also wenn sie die Arbeit verlieren. Also das betrifft uns jetzt nicht. Aber tu diese Sklaverei los. Und sechs Tage Arbeit und den siebten Tag gib dem Herrn ab. Das ist ein heiliger Prinzip. Und der Herr soll dich segnen dabei. Und sondere den siebten Tag ab für den Besuch der Gemeinde und für den Herrn. Ich weiß nicht, welche Dämonen die Menschen zu Hause halten, aber das sind wirklich Dämonen. Hörst du? Не знаю, какие причины людей могут удерживать дома. Ich weiß nicht, welche Gründe die Menschen zu Hause halten können. Но это не Господь. Aber das ist nicht vom Herrn. Знаешь, есть только одна причина не попасть в церковь. Weißt du, es gibt einen einzigen Grund, nicht in die Gemeinde zu kommen. Быть на кладбище. Auf dem Friedhof zu sein. Там уже лежать. Also dort schon zu liegen. Эй, Господь ожидает от тебя. Der Herr erwartet von dir. Почитай его. Dass du ihn ehrst. Und er wird die Wünsche deines Herzens erfüllen. Amen. Amen. Воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben. Иисус, Иисус, Иисус, Господь. Меня будоражит слово Иисуса. Also mich erschüttert ein Wort von Jesus. Это Матфея 3 глава 12. Das ist aus Matthäus 3:12. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу свою. А солому сожжет огнем неугасимым. Und er hat die Wurfschaufel in seine Hand, ist es das? Und er hat die Wurfschaufel in seine Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ты здесь? Bist du hier? Скажи, я здесь. Sag, ich bin hier. Я здесь. Ich bin hier. Okay, открой свои уши на всю. Also öffne deine Ohren jetzt und stelle den Kontakt her. И Господь что-то положит сегодня в твое сердце. Der Herr wird heute etwas in dein Herz hineinlegen. Некоторые сердца он не сможет положить. Also in manche Herzen wird er nicht schaffen, etwas reinzulegen. Потому что у них мысли где-то в другом месте. Denn ihre Gedanken sind ganz woanders. Или они о чем-то болтают. Oder sie labern über etwas. Скажи соседу, я здесь. Sag zu deinem Nachbarn, ich bin hier. Там в фойе тоже скажите, я здесь. Also dort im Foyer sagt ihr, wir sind hier. Amen. Amen. Мы все здесь. Seid ihr alle hier? Если тебя нет здесь, иди туда лучше куда-нибудь. Also, wenn du nicht hier bist, dann geh lieber sonst wohin. Amen. Okay. Amen. Итак, он очистит гумно свое. Also, er wird seine Tenne gründlich reinigen. Знаешь, что Бог любит чистоту. Weißt du, Gott liebt die Sauberkeit. Amen. Amen. Если ты не любишь чистоту, also, вот, wenn du keine Sauberkeit magst, мало Бога в тебе. Dann ist das sehr wenig Gott von Gott in dir. Okay? Надо любить чистоту. Also, man muss Sauberkeit lieben. Любить порядок. Und man soll die Ordnung lieben. И Бог отделит солому от пшеницы. Und Gott wird auch Spreu vom Weizen auch trennen. Amen. Amen. Wow. Знаешь, что пшеница и солома очень похожи. Weißt du, dass Spreu und Weizen sehr ähnlich sind? Есть христиане солома. Es gibt Christen, die wie Spreu sind. Есть христиане пшеница. Und es gibt Christen, wie Weizen sind. О, Бог знает это. Und Gott weiß es. А он отделит это. Und er wird das trennen voneinander. Я это, может, не смогу отделить. Vielleicht werde ich das nicht schaffen, das zu trennen. Это и не моя задача вообще. Es ist auch nicht einmal meine Aufgabe Halleluja, überhaupt. Я счастлив. Halleluja, und ich bin sehr glücklich darüber. Но Бог отделит. Aber Gott wird das пшеницу trennen. От соломы. Er wird Weizen vom Spreu trennen. В чем разница? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? В содержании. Im Inhalt. Inhalt. В пшенице есть зерно. Im Weizen ist ein Korn drin. В соломе вообще ничего. Und im Spreu ist gar nichts mehr. Содержание. Also der Inhalt ist der Unterschied. Что внутри? Was ist da drin? Что внутри христианина? Was ist in einem Christen drin? Что там у тебя? Was ist in dir drin? Что у тебя есть? Was ist in dir drin? Что у тебя сегодня есть? Was ist heute in dir drin? Что там есть? Пустота? Ist heute dort leere? Просто послушать что там. Hör zu, was dort drin ist. Что-то подумать, что-то послушать. Etwas посмотреть, denken, кто там как оделся. Also, oder denkst du über die anderen oder guckst du um dich herum oder denkst du, was hat der andere an? Was ist in dir drin? Слово Бога должно быть внутри. Das Wort Gottes in dir soll drin sein. Слово Бога. Das Wort Gottes soll in dir drin sein. Слово Бога. Das Wort Gottes soll in dir drin sein. Зерно. Das ist ein Korn. Если есть Слово Божие, wenn das Wort Gottes in dir drin ist, ты пшеница. Dann bist du Weizen. Может быть, ты не такая красивая пшеница. Vielleicht bist du noch nicht so schönes Weizen. Может, она грязная еще. Vielleicht ist es noch ein wenig dreckig. Там еще пыли много. Und da ist noch ein bisschen zu viel Staub drauf. Однако это зерно. Aber trotz allem ist es ein Korn. Yes. Yes. А может быть, солома очень красивая. Und vielleicht schaut Spreu sehr schön aus. Начищенная. Es ist sehr poliert. Halleluja, amin, говорящая. Und die Halleluja und Amen sagende. Хлопающая, когда все хлопают. Und die Mitklatschende, die, wenn alle anderen klatschen. А зерна нету. Aber der Korn ist nicht drin. Пшено и солома огромная разница. Also Weizen und Spreu, es ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden. Господь будет отделять это. Und der Herr wird trennen voneinander. Однажды Иисус спросил учеников. Eines Tages fragte Jesus seine Jünger. Ребята. Meine Leute. За кого почитают меня люди? Also für wen halten mich die Leute? Oh, и когда вот спрашивают о ком-то, мы смело отвечаем всегда. Also, wenn jemand uns über den jemanden fragt, dann antworten wir auch mutig. Кто там что про меня думает? Давайте also, рассказывайте. Wer von wer dort was über mich denkt. Also, erzählt mal и was. Ученики стали смело говорить. Und die Jünger fingen an, mutig ihm zu antworten. Тебя там почитают за Фому, тебя за Ерему и так далее. Also, man hält dich für Elia, man hält dich für den Propheten und да, ja, да, so да, weiter да. und so fort. Иоанна Крестителя. Also oder für Johannes den Täufer. Jesus такой, ага, ага. Und Jesus so, ja, ja. А потом он персонализирует вопрос. Und dann personalisiert er die Frage. А вы за кого почитаете? Aber für wen haltet ihr mich? И тут вдруг обломчик вышел. Und hier plötzlich standen sie da und wussten, was sie sagen sollen. Все так притихли. Und sind ganz klein geworden und ruhig. Это примерно так, когда проповедник спрашивает какой-то вопрос. Das ist ungefähr so, wenn ein Prediger eine Frage in die Menge wirft. И все так затихли сразу. Und plötzlich sind alle richtig still. Надо умно промолчать. Und man muss richtig klug schweigen. Потому что если кто-то что-нибудь скажет, denn wenn jemand etwas sagt, и проповедник говорит, а, неправильно. Und der Prediger sagt, du hast nicht recht. Все на него смотрят такие. Und alle werden auf ihn ja schauen. Ну ты сморозил глупость. Und dann sitzt du da und bist total blamiert für dich. И вот здесь такая ситуация, все молчат. Und so ist auch hier eine Situation, alle schweigen. Но Петр не умел молчать. А Петрус konnte nicht schweigen. Он был всегда выскочкой, помните, да? Also er war immer einer, der immer zu viel geredet hat und dazwischen geredet hat. Выскакивал из лодки. Also er sprang aus dem Boot. Выскакивал всегда ртом своим. Also er sprang immer mit seinem Mund heraus. Из него прям просто вылетело. Und es flog einfach aus ihm heraus. Ты Христос, сын Бога живого. Du bist der Christus, der Sohn von einem lebendigen Gott. Иисус в ответ говорит. Und Jesus sagt ihm auf eine Antwort. Блажен ты, Симон сын Ионы. Und dann sagt er zu ihm, du bist glückselig, du bist gesegnet, Sohn Simeon. Потому что не кровь и плоть открыли тебе это, а Отец мой сущий на небесах. Denn nicht Blut und Fleisch haben dir das offenbart, sondern der Vater im Himmel. Отец мой открыл тебе. Also mein Vater hat es dir offenbart. Скажи откровение. Sag mit mir Offenbarung. Громко. Sag noch mit mir laut Offenbarung. Offenbarung. Offenbarung. Откровение. Eine Offenbarung. Это зерно. Das ist ein Korn. Откровение это слово от Бога. Offenbarung ist ist ein Wort vom Herrn. Которое вошло в Петра. Das in Petrus hineingekommen внутрь ist. Внутрь него. Also in ihn hinein. И он не мог молчать об этом. Und er konnte nicht schweigen darüber. Okay. Okay. И ученики все такие. Ну, надо было мне сказать это. Und die Jünger so, ich hätte das auch sagen sollen. Иисус, мы тоже так, как и Петр считаем, да. Also Jesus, ja, wir denken genauso wie der Petrus. Ты Христос, конечно. Du bist Christus, natürlich bist du der мы Christus. Мы все это понимали. Also wir haben das natürlich alle verstanden. Но вы знаете, Петр это высказал. Aber wisst ihr, nur Petrus hat das rausgesprochen. И потом Иисус ему дает поручение. Und dann gibt Jesus ihm eine Aufgabe. Он дает ему великую честь. Er gibt ihm eine große Ehre. Говорит, ты камень. Er sagt zu ihm, du bist ein Stein. Ты камень. Du bist ein Stein. Не Иона, не Иоанн, nicht Johannes. Не какой-то Андрей, nicht Andreas. Ты камень. Sondern du bist der Stein. И на сём камне я создам церковь. Und auf diesem Stein werde ich meine Gemeinde aufbauen. Вау! Очень даже глупо иногда смолчать. Manchmal ist es sogar ziemlich dumm, zu schweigen. Иногда нужно очень быстро и громко реагировать. Also manchmal muss man schnell und laut reagieren. Laut und schnell reagieren. Mm-hmm. Ты Христос, сын Бог, какие вопросы? Also du bist doch der Christus, was für Fragen? Что за вопрос? Was für Fragen? Если есть откровение, оно не молчит. Halleluja. Also wenn man eine Offenbarung hat, diese Offenbarung schweigt nicht. Оно не молчит. Das kann nicht schweigen. Оно не может молчать. Das kann nicht schweigen. Amen. Amen. Ты Христос, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. И это откровение у него было у Петра. Und diese Offenbarung hatte der Petrus in sich. И это не было откровение плоти и крови. Und das war keine Offenbarung vom Fleisch und vom Blut. Знаешь, когда вот ты сейчас слушаешь здесь. Weißt du, wenn du jetzt hier alles zuhörst. Это может быть откровение от плоти. Das kann eine Offenbarung von vom Fleisch sein, also von Menschen. Что-то услышал, человек сказал. Also du hast etwas gehört. А, окей, да. Ja, okay. Да, наверное, да. Wahrscheinlich ist es so. Наверное, он Христос, да. Wahrscheinlich ist er ein Christus. Не совсем знаю, но наверное. Also ich weiß es nicht ganz, aber wenn er das so überzeugend spricht, dann ist es der Christus. Это откровение от плоти. Das ist eine Offenbarung vom Fleisch. Эти родители что-то рассказали. Wenn die Eltern dir etwas erzählen. Вот так будет, так будет, так будет. Also so soll er sein. Так не ходи, не туда, не надо. Und dort sollst du nicht hingehen. Это откровение от плоти. Das ist eine Offenbarung vom Fleisch. Понимаешь, о чем речь, да? Verstehst du, wovon die Rede ist? Adam und Eva hatten keine Offenbarung gehabt. Deswegen sind sie in die Falle gekommen. Als der Teufel gefragt hat, ist das wirklich so, dass der Gott das gesagt hat? Wahrscheinlich, wir wissen das noch nicht ganz. Weißt du, wenn Gott in dein Leben reingesprochen hat, dann ist es in dir drin. Egal, wer zu dir was sagt, egal, welche Dämonen dir ans Ohr flüstern, schau mal, was er für einer ist. Was ist das für eine Gemeinde? Aber wenn du in dir drin diese Offenbarung hast, dann sagst du, halt deine Klappe. Mach deinen Mund zu. Ich weiß es. An wen ich geglaubt habe. Ich weiß, wohin ich gehe. Amen. Und ich kenne das Haus Gottes. Und genau das ist die Offenbarung vom Herrn, von unserem Gottvater. Und das Fleisch wird dir nicht helfen. Das ist kein Korn. Das ist nur bloß ein leeres Gerede, getönt. Aber Petrus hatte auch Probleme gehabt. Er hat sogar Jesus verleumdet. Du kannst dich bestimmt erinnern. Obwohl er diese Offenbarung hatte in sich. Aber Fleisch war noch ein wenig zu schwach. Und er hat noch gesündigt, natürlich. Er wollte jemanden ein Ohr abhauen. Er wollte den Kopf abhauen, aber es hat ihm nicht funktioniert, nicht gelungen. Er hat genauso gehandelt wie ich mit Bogenschießen. Er wollte den Kopf abschlagen, aber konnte nur bloß das Ohr abschlagen. Also könnt ihr euch bestimmt erinnern. Und der Petrus war so. Er hatte diese Offenbarung in sich innen. Und er trug diese Offenbarung durch sein ganzes Leben durch. Und am Schluss hat er gebeten, dass man ihn auf dem Kreuz aufhängt, aber andersrum, Kopf nach unten. Er sagt, es ist für mich viel zu große Ehre, einfach so nur zu hängen auf dem Kreuz, wie mein Jesus. Ich bin es gar nicht würdig. Und deswegen sollt ihr mir mit dem Kopf nach unten hängen. Das ist eine Offenbarung in dir innen, die keiner aus dir rausreißen kann. Habt ihr etwas verstanden? Hast du ein Wort vom Herrn bekommen? In dir? Ist in dir ein Wort Gottes? Lebt in dir das Wort Gottes? Oder sind dort nur Zweifel und vielleicht ja, vielleicht nein? Hast du eine Offenbarung in dir? Lebt in dir das Wort? Also es ist keine Frage, ob du eine Bibel hast. Es ist auch keine Frage, ob du die Bibel liest. Sondern lebt das in dir? Lebt es hier in dir? Das ist die Frage. Denn das Spreu wird Gott verbrennen. Also dort, wo kein Wort da ist. Und heute haben wir noch Zeit, in sich das Wort zu nehmen und zu verinnerlichen. Lass uns noch eine Geschichte lesen. Das ist 1. Mose 16, ab dem Vers 6. Abraham sprach aber zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deine Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Dann und Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin vor meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er von großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Das war die Geschichte über Ismael. Ismael. Über den Ismael. Agar. Seine Mutter ist die Hagar. отец Авраам. Und der Vater ist der Abraham. И Сара решила помочь. Und die Sarah hat beschlossen, Gott nachzuhelfen. Бог сказал, что Авраам будет сын. Gott sagte zum Abraham, du wirst einen Sohn bekommen. Но сына нет. Aber der Sohn kam nicht. Okay, ты знаешь эту историю. Okay, du kennst bestimmt diese Geschichte. И Сара решила помочь Господу. Und die Sarah versuchte, Gott nachzuhelfen. И как всегда, когда ты хочешь помочь Богу. Und es ist immer so, wenn du Gott versuchst nachzuhelfen. Получается проблема. Dann kommt daraus ein Problem. И эта женщина Агарь стала презирать свою госпожу. Und diese die Hagar, die Dienerin von der Sarai, fing an, die Sarah zu verachten. Sarah, такая, oh, die Sarah ist so und so. Она бесплодная. Sie ist unfruchtbar. Бог её не любит. Gott liebt sie nicht. А меня Бог любит. Aber mich liebt Gott. И Авраам меня любит, её не любит. Und der Abraham liebt mich, aber sie liebt er nicht. И знаете, что сделала Сара? Und wisst ihr, was die Sarah gemacht hat? Она её выгнала. Sie hat sie einfach rausgeschmissen. И она не стала терпеть эти выходки. Also sie wollte das Ganze nicht dulden. И Агар сбегает. Und die Hagar flieht. Куда? Wohin? Это самое глупое. Das ist das Dümmste, wo sie, was sie gemacht hat. В пустыню. In eine Wüste. В пустыню. In eine Wüste. С ребенком на руках. Mit einem Kleinkind auf den Händen. Мама. Мама. Что ты там вообще имеешь в голове? Was hast du überhaupt in deinem Kopf? Если тебе себя не жалко, хоть ребенка пожалей. Also wenn du dich nicht verschonen willst, aber dann verschone wenigstens dein Kind. Если у тебя такой эгоизм, что ты терпеть не можешь, что тебе сказали, что ты тогда хоть сиди ради ребенка. Also wenn du so egoistisch bist und das nicht aushalten kannst, aber tu das wenigstens wegen deinem Kind und bleib. Okay, сиди, радуйся жизни. Dann bleib und freu dich an dem Leben. Но она сбегает в пустыню. Aber sie flieht in die Wüste. И я думал, был бы конец, здесь был бы конец истории Агари. Also ich habe mir so gedacht, hier wäre normalerweise das Ende von dieser Geschichte mit Hagar. Конец был бы Исмаил. Und Исмаил wäre auch dann tot. Но нет. Aber nein. Ангел Господень нашел ее. Und der Engel des Herrn hat sie gefunden. И нашел ее ангел Господень. Und aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Слово нашел означает, что человек не на том месте, где он должен быть. Also das Wort finden heißt, bedeutet, dass der Mensch nicht an dem Ort ist, wo er sein soll. Знаешь, ангел не искал в трубу подзорную. Weißt du, der Engel hat sie nicht mit einem Fernrohr gesucht. Где она за кустом сидит? Hey, wo ist sie da, hinter einem Busch, oder? Нет. Nein, Ангел знал. Der Engel wusste, wo sie ist. Но Агарь была не там, где она должна была быть. Aber der Hagar ist dort gewesen, wo sie nicht sein sollte. Это когда Бог спросил Адам, где ты? Das ist genau dasselbe, wo Gott den Adam gefragt hat, wo bist du? Что, Бог не знал, где Адам? Wusste Gott nicht, wo Adam ist? Ja, он знал. Natürlich wusste er das. Просто Адам был не там, где он должен был быть. Aber der Adam war einfach nicht dort, wo er sein soll. И Бог ему сказал об этом. Und Gott sagt das ihm natürlich darüber. Где ты? Wo bist du? Ты не на месте. Du bist nicht an dem richtigen Ort. Иногда в воскресенье Бог спрашивает, где ты? Und wenn Gott dich am Sonntag fragt, wo bist du? И лидер может тебя спрашивать, где ты? Und der Leiter fragt dich vielleicht, wo bist du? Это не вопрос, ну, где ты, а вопрос, почему тебя нет, где-то там ты не должен das быть. Das ist nicht die Frage, wo bist du, sondern das ist die Frage, wieso bist du nicht dort, wo du sein sollst? И этот ангел говорит ей. Und dieser Engel sagt zu ihr, Агарь, Hagar, откуда ты пришла? Wo kommst du her? И куда идешь? Und wo willst du hin? Это не вопрос знакомства, ну типа. Das ist kein, Kennenlerngespräch, es ist keine Kennenlernfrage, wo gehst du hin? Но Адам ей что-то такое очень, то есть ангел хочет что-то ей очень хорошее сказать. Aber der Engel des Herrn möchte ihr etwas Gutes sagen. Откуда ты пришла? Also wo kommst du her? И куда идешь? Und wo gehst du hin? Знаешь, вообще, зачем ангел ее искал? Und weißt du, wieso hat der Engel überhaupt nach ihr gesucht? Как ты думаешь? Was denkst du? Зачем? Wieso? Ну, женщина с ребенком в пустыне. Ja, Frau mit einem Kind in der Wüste. Надо же ее спасти. Man muss doch sie retten. Причина была не в этом. Aber der Grund war nicht der. Потому что у Агари был плод. Denn die Hagar hat eine Frucht. Она имела этого ребенка. Sie hatte dieses Kind gehabt. А это был ребенок от Авраама. Und das war ein Kind vom Abraham. Это было семя. Das war ein Same. Это было то пшено. Das war dieses Weizen. Которое нужно было сохранить. Was man bewahren musste. Знаешь, Вообще, если мы обидчивые люди, куда-то weißt du, там, überhaupt, wenn wir solche Menschen sind, die sich schnell beleidigen, куда-то там бежим, oder wir rennen weg, это проблема только наша. Dann ist das nur unser eigenes Problem. Но если есть откровение от Бога, aber wenn man eine Offenbarung vom Gott hat, если есть что-то такое святое, wenn man etwas Heiliges in sich hat, тогда Бог тебя будет искать. Dann wird Gott nach dir suchen. И Бог тебя достанет из-под земли. Der Gott, und dann wird er dich aus dem tiefsten Loch rausholen. Потому что семя, которое от него, оно должно жить. Denn der Same, das von ihm stammt, muss leben. И написано, что у Иеремии написано, что Бог бодрствует над словом своим. Und Jeremia sagt uns, dass der Herr über sein Wort wacht. Он бодрствует. Also er wacht über sein Wort. Над своим словом. Über sein Wort. А я думал, что он просто Агар хотел спасти. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wollte er einfach nur die Hagar retten. Тоже. Наверное. Vielleicht auch. Но прежде всего, aber vor allem als allererstes, должно было сохраниться святое семя. Sollte dieses heilige Samen bewahrt werden. И у этого Измаила должна была быть судьба. Und dieser Ismael musste ein Schicksal haben. И здесь четко это сказано. Und hier wird das ganz klar gesprochen. Что кто что заботило и интересовало ангела, это был ребенок. Also das, was den Engel überhaupt interessiert hat und besorgt hat, war dieses Kind. Und er sagt, er wird deinen Samen mehren. Du wirst einen Sohn gebären und wirst den Namen Ismael ihm geben. Und weil der Herr dein Jammern erhört hat, aber das Kind in dir, das ist der Grund. Знаешь, нам надо иметь семя от Господа. Weißt du, wir müssen den Samen vom Herrn haben. От Господа. Vom Herrn. Откровение от Господа. Eine Offenbarung vom Herrn. Слово от Господа. Ein Wort vom Herrn. И тогда у тебя есть гарантии. Und dann hast du eine Garantie. Что Бог будет защищать тебя. Dass der Herr wird, dich beschützen wird. В любой ситуации. Er wird dich verteidigen in jeder Situation. И Агарь, она вообще-то не понимала ничего. Und Hagar hat eigentlich überhaupt nichts verstanden. Но то, что в ней было. Aber das, was in ihr drin war, это было ее спасение. Das war ihre Errettung. Агар реагировала неправильно. Die Hagar hat nicht richtig reagiert. И ты можешь реагировать неправильно когда-то. Und du kannst auch vielleicht irgendwann einmal nicht richtig reagieren. Но если у тебя нету слова от Бога, aber wenn du kein Wort vom Herrn hast, keine Chance. Dann hast du keine Chance. Если есть слово от Бога, wenn du das Wort vom Herrn hast, Бог найдет тебя. Dann wird Gott dich finden. Он тебя в любой ситуации найдет. Er wird dich in jeder Situation finden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Агар! Hagar. Сегодня Бог спрашивает, Агар. Heute fragt der Herr Hagar. Кого-то. Эй, jemanden fragt er. Откуда ты пришла? Wo kommst du her? О, я пришла от Сары. Ich kam von Azara. Hey, знаешь, мы хорошо знаем, откуда мы пришли. Hey, wir wissen ganz genau, woher wir gekommen sind. И кто виноват? Und wer schuldig ist? Она говорит, я бегу от Сары. Sie sagt, ich fliehe von Azara. О, я бегу от нее, она плохая. Sie ist schlecht, sie ist böse. Это мы хорошо знаем, кто виноват. Also wir wissen immer sehr gut, wer schuldig ist. Amen. Я бегу, потому что там не так хорошо, как надо. Нет ответа. Und auf diese Frage hat die Hagar keine Antwort. Не знаю. Ich weiß es nicht. Не знаю. Ich weiß es nicht. Вот это глупость. Das ist Blödsinn. Das ist Dummheit. Ты знаешь, откуда? Du weißt, woher du kommst. Не знаешь, куда. Aber du weißt nicht, wohin. Прежде чем выходить, надо думать. Also bevor man rausgeht, sollte man nachdenken. Прежде чем терять свое благословение. Bevor man den Segen verliert. Надо думать о последствиях. Sollte man über die Folgen nachdenken. Знаешь, иногда бывает поздно. Weißt du, manchmal ist es so, dass es zu spät ist. Zu spät. Если мне было ангела, было бы zu spät. Also wenn der Engel des Herrn nicht da wäre, dann wäre es schon zu spät. Иногда Бог посылает в твою жизнь ангела. Manchmal schickt der Herr in dein Leben einen Engel. Когда ты сидишь в своей духовной пустыне. Wenn du in deiner geistlichen Wüste rumsitzt. И он тебе напоминает, эй. Und er erinnert dich, hey. Откуда ты? Wo kommst du her? А куда? Und wohin? Не хочу ничего знать. Ich will gar nichts wissen. Не хочу ничего знать. Куда? Отвалить от меня все. Ich will nicht wissen, wohin. Lass mich alle bloß in Ruhe. И тогда человек остается в пустыне. Und dann bleibt auch der Mensch in der Wüste. И непокорные остаются в знойной пустыне. Und die Menschen, die nicht gehorsam sind, bleiben in dieser heißen Wüste. И они погибают. Und sie werden umkommen. Они абортируют свое призвание. Also sie abortieren ihre Berufung. И это решение, которое человек сам принимает. Und das ist die Entscheidung, was der Mensch selbst trifft. Но Бог не хочет этого. Aber Gott will das nicht. Он бодрствует над словом своим. Er wacht über sein Wort. Если ты забеременел Божьим откровением. Also wenn du mit Offenbarung Gottes schwanger geworden bist. Тогда у тебя есть шанс. Dann hast du eine Chance. Всегда и везде. überall, быть в победе. Überall und egal wo du bist, Sieg zu haben. О, Господь, он будет бодрствовать над словом своим. Denn der Herr wird über sein Wort wachen in deinem Leben. Над словом своим. Über sein Wort. Знаешь, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Weißt du, Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Amen. Amen. Amen. Amen. Хочет. Er will es. Бог хочет, чтобы все спаслись. Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Он всех хочет спасти от ада. Er möchte jeden einzelnen von der Hölle retten. Но он не охраняет всех от зла. Aber er bewahrt nicht alle Menschen vor dem Bösen. Не всех. Nicht alle. Бог ищет тех людей. Gott sucht nach diesen Menschen, в которых живет слово от Бога. In denen das Wort Gottes lebt. Знаешь, если нет слова от Бога, они не интересны ни для Бога, ни для дьявола. Wisst ihr, wenn dort kein Wort Gottes in Menschen drin ist, dann sind sie interessant, nicht interessant. Nicht interessant. Die sind dann nicht interessant weder für Teufel noch für den Herrn. Бог интересуется, когда у тебя есть слово. Gott interessiert sich an dir, wenn du sein Wort in dir drin hast. Он любит всех, да. Also er liebt immer. Он всех любит, да. Und er liebt auch alle, ja. Но привилегии дает только людям, которые имеют слово. Aber die Privilegien gibt er nur diesen Menschen, die das Wort in sich tragen. Только своим людям. Nur seinen Leuten. Привилегии постоянной охраны. Also die Privilegien von der ständigen Sicherheit. Привилегии личного телохранителя. Von Privilegien von einem persönlichen Bodyguard. Ангел. Das ist der Engel. Это привилегия детей Божьих. Das ist die Privilegie von Kinder Gottes. Это не для всех. Das ist nicht für alle. Не для всех. Das ist nicht für alle. Личная охрана. Also dieser persönliche Schutz только у детей Божьих. Haben nur die Kinder Gottes. И есть такой Псалом 90, люди его читают. Und es gibt so einen Psalm 90, die Menschen lesen das sehr gern. Ja, говорят, охранный псалом, солдаты вешали его себе на шею. Also die sagen, dass es ein Schutzpsalm ist, also die Soldaten haben das immer mitgetragen. Пуля меня не коснется, у меня und есть dann, псалом. Und dann sagten sie, dass dass das Gewehr mich nicht treffen wird, weil ich habe diesen Psalm an mir. Но пуля не спрашивала, есть ли у тебя псалом или нет. Aber wie heißt die Pulle? Also das Gewehr hat nicht gefragt. Kugel. Also die Kugel wird nicht fragen, wo ob da ein Psalm da hängt bei dir. Она не интересуется этим. Das interessiert sie nicht, ob da Psalm irgendwo aufgehängt ist. И этот псалом не работает в жизни людей, где нету Бога. Und dieser Psalm funktioniert nicht in den Leben von Menschen, die das Wort in sich nicht tragen. Там написано, для кого он функционирует. Dort steht geschrieben, für wen dieses Wort funktioniert. Тот, кто живет под кровом Всевышнего. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und под wohnt. Под сенью Всемогущего покоится. Der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. 89 Псалом по-немецки, первый стих. Das ist der Psalm 90 auf Russisch und 91 auf Deutsch. Тот, кто живет под его кровом. Also der unter seinem Schirm wohnt. Тот будет под его защитой. Der wird unter seinem Schutz sein. Если кто-то гуляет где-то. Wenn jemand irgendwo unterwegs ist, нету крыш. Also wenn jemand, ja, dann hat er keinen Schutz über sich. Ja. И стих 9. Тот, кто избрал Господа прибежищем своим. Der Herr ist meine Zuflucht. О, вот этот человек будет иметь охрану. Also der Mensch, der ihn erwählt hat praktisch als seinen Schutz. Я выбрал его своим прибежищем. Also ich habe ihn gewählt zu meiner Zuflucht. Я каждый день говорю, Господь, ты прибежище мое. Er sagt zu ihm jeden Tag, hey, Herr, du bist meine Zuflucht. Okay, и 14 стих. Давай, und der Vers 14. 14 стих. Тот, кто возлюбил Господа. Also also weil er sich an mich klammert, auf Russisch heißt das, der mich geliebt hat. Aha. Oder kennengelernt hat, да, да, lieb да. Gelernt hat. Еще лучше, klammert, wow. Das ist noch besser, klammert. Yeah, я уцепился за Господа. Das heißt, ich klammere mich am Herrn. И поэтому Бог говорит, я его буду защищать и спасать. Und darum will ich ihn erretten, ich will ihn beschützen. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn retten und beschützen. Тебе нужно уцепиться, чтобы иметь защиту. Also du musst dich klammern an den Herrn, damit du den Schutz hast. Тебе нужно знать его имя. Du musst seinen Namen kennen. Чтобы он тебя защищал. Damit er dich beschützen kann. Нету persönlicher Schutz для всех. Es gibt keinen persönlichen Schutz für alle. Это привилегия для Божьих детей. Das ist Privilegie für die Kinder Gottes. Это справедливо. Und das ist gerecht. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Так важно, чтобы в тебе было слово Бога. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in dir innen ein Wort Gottes hast. Чтобы какая-нибудь пустыня тебя не затянула. Dass keine Wüste dich einsaugen kann. Какая-то глупость или обида не затянула тебя. Oder keine Beleidigung oder irgendeine Dummheit dich wegbringen kann. Эй, Господь, он будет тебя хранить тогда. Und der Herr wird dich beschützen. И даже там тебя вспомнит. Und auch dort wird er sich an dich erinnern. И даже там тебя вытащит. Und auch von dort wird er dich auch rausholen. Главное, чтобы было слово. Das Wichtigste, dass du das Wort in dir trägst. Тебе. Скажи слово. Sag Wort. Слово. Wort. Во мне. In mir. Гарантия. Das ist die Garantie. Гарантия. Гарантия. Гарантия. Das ist die Garantie. Эй, возьми его сегодня. Nimm das heute mit. Если ты все еще не получил откровение. Wenn du immer noch keine Offenbarung bekommen hast. Ой. Ты что-то спишь тогда всю дорогу. Dann schläfst du die ganze, den ganzen Weg oder die ganze Zeit. Эй, это опасно. Und das ist sehr gefährlich. Открой свое сердце сегодня. Deswegen öffne dein Herz heute. Пусть туда зайдет сегодня откровение. Und heute soll dort eine Offenbarung reinkommen. Откровение. Eine Offenbarung vom Herrn. Знаешь, когда у тебя есть слово. Weißt du, wenn du das Wort in dir hast. О, дьявол тоже начинает интересоваться. Dann interessiert sich plötzlich auch der Teufel für dich. Да. Ja. Дьявол знает тех людей, в которых есть слово. Der Teufel kennt auch die Menschen, die das Wort in sich tragen. Der Teufel. Шайтан. Он знает тех людей, в которых есть слово. Er kennt die Menschen, die in sich das Wort tragen. Все остальные его не интересуют. Alle anderen interessieren ihn überhaupt nicht. Они все равно его. Sie gehören sowieso zu ihm. Это все равно его все рабы. Das sind alle seine Knechte.